Dr. Joshua Keith? Wer weiß? Ja oder nein, Sir? Nummer eins. Bitte kommen Sie mit. Entschuldigung, worum geht es eigentlich? Das wissen wir nicht, Sir. Was soll das heißen, das wissen Sie nicht? Ihre Sicherheitsstufe ist eine Priorität höher als unsere, Sir. Sie ist eine Sicherheitsstufe. Wir sollen Sie nur zu Ihrem Flugzeug bringen. Ich habe ein Flugzeug?